пропаниш ни вида, ком-ком, виж прег мене виза. Бейби, бейби, заква се стилива, фиштукен пари су да пати оф и бица. Он ти крипу, зух мишу вида, фальча пазот, виж тег ни не флига. Бейби, бейби, заква се стилива, фиштукен пари су да пати оф и бица. Du musst nie mehr frieren, es ist Dezember, mein Baby, ich brauch'n gebrannt. Denn ich hab so viel Cash, dass ich diese gottverdammte Sonne kaufen kann. Jetzt ist es meine, doch ich teile sie mit dir, lass sie für dich scheinen. Sie ist heiß, so wie wir fliegen über Meere. Kleine Affäre, auf einer Fähre, spürst du die Wärme. Broke nicht nie wieder, komm, komm, wir sprengen meine Visa. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza? Und die Kripo suchen mich schon wieder. Falscher Pass und wir steigen in den Flieger. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza? Ich bin grad aufgewacht und hab einen Traum gedacht. Komm, wir hauen einfach ab aus dieser grauen Stadt. Einfach chillen irgendwo auf einer Yacht. Wie im Märchen, wie bei tausend und einer Nacht. Zu viele Scheine, doch ich teile sie mit dir. Baby, nur wir beide. Komm, wir heißen zu mir. Bretter durch Favelas, in La G-Class oder Vegas. Baby, gib Gas. Baby, denk ich, dass es alles fake ist. Ja, ich drucke Para wie bei Haus des Geldes. Hinter uns die Kripo, flüchte im Ferrari. Hier dein falscher Pass, First Class bis nach Bali. Nein, nein, broke bin ich nie wieder. Komm, komm, wir sprengen meine Visa. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza? Und die Kripo suchen mich schon wieder. Falscher Pass und wir steigen in den Flieger. Baby, baby, sag, was ist dir lieber? Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza?